7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und es ist mal wieder Freitag. Das bedeutet, ich werde euch alle News kredenzen, die sich UFC-mäßig in den letzten Tagen aufgehäuft haben. Und ich werde natürlich auch einen, jetzt geht die Musik hier nochmal ganz laut, das muss man natürlich verhindern, durch einen gekonnten Griff an den Regler, wie wir DJs ja sagen. Ja, einen Blick will ich auch noch voraus. Jetzt bin ich völlig durcheinander. Ja, ich möchte natürlich noch, genau, das wollte ich sagen, auf die Fight Night in Hollywood, Florida blicken und so ein bisschen durchgehen, welche Kämpfe sehenswert sind und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp abgeben. Bevor wir loslegen, muss ich euch nochmal ins Gebet nehmen. Folgt MMA Radio auf Twitter @mmaradio.de. Ich poste da. Nicht täglich, aber wenn es halt irgendwelche News gibt, dann poste ich die da. Meistens ist es schon täglich, aber ihr wisst, was ich meine. Es kann auch mal sein, dass ein, zwei Tage nichts kommt, weil halt einfach nichts aus meiner Sicht Relevantes passiert ist. Das gleiche gilt für Facebook. Sucht auf Facebook nach MMA Radio und klickt Gefällt mir. Wenn ihr diesen Podcast via YouTube konsumiert, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr Non-PG, den Kanal Non-PG abonnieren würdet und wenn ihr auch noch einen Daumen nach oben da lassen würdet, für das Video und noch besser wäre es natürlich, wenn ihr das Video teilt, denn ja, gerade wenn man so eine Geschichte neu anstößt, ist dieses Teilen ganz, ganz wichtig, dass ihr sozusagen der Welt mitteilt, hey Leute, hier gibt's einen UFC-Podcast, den finde ich ganz schnieke, hört euch den doch auch mal an. Das könnt ihr natürlich auch via Twitter machen, ihr könnt auch da gerne unsere Posts von der nonpg.de-Seite verteilen sozusagen. Also sorgt dafür, dass auch andere Leute von Non-PG, von MMA Radio, 4 Ecken zur Elfer, what's up oder, nee, das war's bis jetzt, auch was mitbekommen. Also da würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Teilen und bewerten, das sind Lebensmaxime als MMA Radio-Hörer, kann man fast schon so sagen. So, jetzt zu den News. Am Dienstag habe ich ja auch eine Ausgabe aufgenommen. Kaum habe ich die veröffentlicht, platzte die Meldung der Woche sozusagen raus. Jose Aldo habe sich verletzt. Was heißt habe sich? Er hat sich wirklich verletzt. Und zwar, dass sich eine Rippenverletzung zugezogen beim Sparen mit seinem Trainingskumpel Alcides Nunes, der so ein bisschen den Stil von Conor McGregor nachahmen soll und das angeblich auch sehr, sehr gut machen soll. Das hört man jedenfalls aus dem Umfeld von Jose Aldo. Es gibt auch ein paar Videos, wo man das sieht und das sieht schon sehr beeindruckend aus. Also das erinnert schon wirklich sehr an Conor McGregor. Ein cooler Move von Jose Aldo, sich da diesen Typen rauszupicken, der offensichtlich ein Kampfzwilling von Conor McGregor zu sein scheint. So, es gab natürlich dann die große Befürchtung, Rippenverletzung. Mensch, hoffentlich hat er sich keine Rippe gebrochen, denn das würde bedeuten, dass er länger ausfallen würde bis Oktober. Es gab dann die Entwarnung, die vorsichtige Entwarnung, muss man sagen, ich glaube am Mittwoch oder am Donnerstag. Es ist kein Rippenbruch, es ist lediglich eine Rippenprellung, was allerdings auch schon schlimm genug ist, muss man ehrlicherweise sagen. Er wird jetzt trotzdem 7 bis 14 Tage nicht richtig trainieren können, muss sich trotzdem so ein bisschen ausruhen. Es kann sogar 3 Wochen dauern und dann sind wir ja schon fast beim Kampftermin. Also das ist nicht gerade eine ideale Vorbereitung für Jose Aldo. Dennoch sagt er, ich möchte kämpfen, ich möchte gegen Conor McGregor antreten. Jetzt könnte man sagen, Mensch, das ist aber echt ein tougher Bursche. Ist er wahrscheinlich auch, der gute Jose Aldo. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass es hier auch um eine Menge Kohle geht. Und ich glaube, dass Jose Aldo sich einfach auch diesen Zahltag nicht nehmen lassen möchte. Es gibt einen Backup-Plan seitens der UFC. Und zwar sieht er vor, dass Chad Mendes einspringt, sollte Jose Aldo doch nicht antreten können. Und das Ganze wäre dann ein Interimstitelkampf zwischen Chad Mendes und Conor McGregor. Ich bin kein großer Fan davon, denn so wie es aussieht, Sollte Aldo ausfallen, ist er bis Oktober wieder fit. Das ist jedenfalls die Aussage, die man von Nova Uniao, also von seinem Trainingscamp, bekommen hat. Und ich weiß nicht, ob man wegen 3 Monaten unbedingt diesen Interimstitelkampf ansetzen müsste. Ich verstehe natürlich, warum die UFC das macht. Man hat diesen Kampf groß gepusht, man hat viel Geld in die Werbekampagne gesteckt. Dieses einminütige Video mit dem Jay-Z-Song und Kanye West labert da, glaube ich, auch noch was rein in das Lied. Das hat $1 Million gekostet, nur dieser eine Spot. Also die UFC investiert da eine Menge und natürlich wollen sie ja jetzt auch abliefern und ich glaube, dass ihnen es einfach nicht reichen würde, so einen normalen Kampf zwischen Chad Mendes und Conor McGregor als Backup-Plan zu präsentieren. Sie wollen Gold mit ins Spiel bringen und deswegen den Interimstitelkampf. Ja, ich fand es schon irgendwie blöd bei Cain Velasquez und Fabricio Werdum, wo es dann ja auch so war, dass der nächste Kampf, nachdem er den Interimstitel gewonnen hat, also Fabricio Werdum, der nächste Kampf dann gegen den eigentlichen Champion stattfand, das ist ein bisschen doof. Also bei Hennen Brown damals, als er Dominic Cruz beerbte sozusagen und erstmal Interimstitelträger wurde, da konnte ich das nachvollziehen, weil die Verletzungspause sehr lang und absehbar war, dass die auch sehr lang sein wird. Und jetzt hier in dem Fall denke ich mir so, ja mein Gott, dann verschiebt den Kampf halt insgesamt auf Oktober, aber Geld ist im Spiel. Deswegen ist das natürlich ein Problem. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu diesem Vorfall zu sagen. Also Conor McGregor sieht das Ganze relativ gelassen. Er sagt auch, ja gut, der Aldo, der hat halt einfach, ja, markiert ja mehr oder weniger. Und es gibt viele Kämpfer, die schon mit ähnlichen Verletzungen angetreten sind. Und ja, ich finde es dennoch schwierig. Man stelle sich jetzt nur mal vor, Jose Aldo gewinnt diesen Kampf. Also wir gehen davon aus, er kann antreten gegen Conor McGregor bei UFC 189. Und Aldo verliert dann diesen Kampf. Zum Beispiel durch einen Körpertreffer, ja. Vielleicht sogar in der Gegend der Rippe, die verletzt wurde. Ja, das ist natürlich dann... Ich meine, Aldo ist ein so großartiger Champion und ja, ich habe da einen üblen Beigeschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Man merkt natürlich schon, in welche Richtung das alles läuft. Conor McGregor ist der Golden Boy der UFC und ja, man möchte, ich könnte mir vorstellen, das muss ich vielleicht sagen, sollte oder hätte sich Conor McGregor verletzt zum jetzigen Zeitpunkt, da bin ich mir nicht so sicher, ob man Jose Aldo dann einen Titelkampf gegen jemand anderen gegeben hätte. Ich glaube, dann hätte man den Kampf einfach verschoben. Nur Jose Aldo, da sagen sie sich halt, ja, ist schon okay, ist schon wichtig, aber Conor muss auf dieser Card stehen und er muss ums Gold kämpfen. Ah, finde ich ein bisschen merkwürdig. Apropos, sollte sich Conor McGregor verletzen, da habe ich eine absolut heiße Insider-Information für euch. Wirklich, also ich habe das noch nirgendwo gelesen, aber ich weiß, dass Conor McGregor auch nicht ganz verletzungsfrei ist. Er ist auch angeschlagen und zwar unterzieht er sich schon seit knapp 2 Monaten, seit 2 Monaten eine Stammzellentherapie am Knie und das betrifft das Knie, in dem er sich vor 2 Jahren das Kreuzband gerissen hat. Also da gibt es wieder Probleme und es deutet einiges darauf hin, dass er nach seinem Kampf bei UFC 189 operiert werden muss. Also Conor McGregor, auch nicht verletzungsfrei, hat Knieprobleme, Stammzellentherapie ist da angesagt. Also das ist eine heiße Information, die ich, wie gesagt, so noch nirgends lesen durfte. Könnt ihr jetzt jedem erzählen. Hier zuerst gehört bei MMA Radio. Da sind wir wieder beim Teilen. Jetzt überlege ich, ob ich sonst noch irgendwas zu diesem Fall sagen sollte. Ja, man kann natürlich noch erzählen, dass Jose Aldo schon sehr, sehr starke Schmerzen hat. Er hat bislang nur die vorläufige ärztliche Freigabe. Ja, also er wird immer wieder untersucht und dann wird wieder beraten, wie man weiter fortfährt. Und was auch noch wichtig ist, die Nevada State Athletic Commission hat auch gesagt, also wir sehen schon, was da vor sich geht. Wir schreiten jetzt noch nicht ein, aber wenn sich Herr Aldo dann bei uns vorstellen wird und zum Check-up vorbeikommt für UFC 189, dann werden wir natürlich da auch ihm auf die Rippe gehen sozusagen und genau nachprüfen, ob da alles so weit in Ordnung ist, dass er antreten kann. Also das scheint wirklich jetzt noch eine wackelige Angelegenheit in den nächsten 3 Wochen zu sein. Ich drücke natürlich weiterhin die Daumen, dass es zu diesem Kampf kommen wird. Ich bin hyped as fuck, wie man, glaube ich, in Schweden dazu sagen würde. Dann haben wir ja in den letzten Wochen immer wieder davon gehört, oder in den letzten Tagen, muss man ehrlicherweise sagen, dass Junior Dos Santos von Dana White als neuer Nummer 1 Herausforderer auf den World Heavyweight Titel vorgeschlagen wird und wurde. Allerdings hat Dana White gesagt, JDS kann nicht vor Ende des Jahres kämpfen, deswegen möchte er Arlovski oder Miocic den Titelkampf geben gegen Werdum. Jetzt hat sich JDS zu Wort gemeldet und hat gesagt, er ist definitiv bis Ende 2015 wieder fertig und will dann auch gegen Fabricio Werdum kämpfen. JDS meinte, dass sein Arzt ihm gesagt hat, dass er nach seiner OP, er hat ja eine OP nach dem Miocic-Kampf über sich ergehen lassen, 6 bis 8 Monate Pause einlegen muss. Und diese Pause, also diese 6 Monate sozusagen, wären am 14.07. um. Ja, und dann sagt er, also für mich wäre das überhaupt kein Problem, bis Ende 2015 wieder zu kämpfen. Denn auch Werdum fällt ja erstmal für eine Weile aus. Der hat ja auch eine Medical Suspension von 130, 180 Tagen bekommen, was nach Adam Riese 30, 60, 4, 5 Monate sind, 5, 6 Monate sind. 180 Tage? Hat er 180 Tage gekriegt? 30, 60, 120? Ja. Ja, das sind 6 Monate. Also das würde dann auf Ende des Jahres hinauslaufen. Und das würde für JDS genau passen. Und das würde auch dann in dem Fall auch für Dana White genau passen, muss man sagen. Fabricio Werdum sagt allerdings, für mich macht Orlovsky am meisten Sinn. Er ist der größte Draw. Er ist der mit der längsten aktiven Winning Streak. Und ja, ist einfach ein Superstar. Und Werdum sagt, ich würde gerne gegen den kämpfen. Von allen drei Gegnern, die momentan so rumschwören, JDS, Orlovsky und Miocic, würde ich an Werdum Stelle auch Orlovsky nehmen. Also nichts gegen Andrei Arlovski, aber von den dreien ist das der Gegner, den Werdum am ehesten besiegen sollte. Also von daher verstehe ich natürlich, dass Fabricio Werdum in diese Richtung abzieht. Dann wurde bekannt gegeben, wer als nächstes Demetrius Johnsons Punching Ball sein wird. Anders kann man es ja im Endeffekt nicht sagen. Der besiegt ja jeden, ich glaube, wahrscheinlich sogar jeden aus der Bantamweight Division mittlerweile. Demetrius Johnson wird seinen Flyweight-Titel gegen John Dodson aufs Spiel setzen müssen. Ja, er hat sich durchgesetzt, jetzt vielleicht nicht so überraschend, nachdem Formiga einfach zu unbekannt ist und Benavides hat seine Chancen schon gehabt, seine 2. Und wer war noch zur aus Henry Cejudo, genau, der könnte auch nicht überzeugen in Mexiko. Deswegen kann ich schon verstehen, dass die UFC mit Dodson geht. Der Flyweight-Titelkampf soll wohl am 5.9. bei UFC 191 in Las Vegas stattfinden. Wäre dann ein Rematch für das verlorene Match von John Dodson gegen Demetrius Johnson. Es war damals am 6.1.2013 bei UFC on Fox 6. Das ist echt schon ewig her. Ja, und jetzt ist John Dodson wieder da angekommen, wo er damals war, und ich bin gespannt. Es wird mit Sicherheit kein einfacher Kampf für Demetrius Johnson, aber ja, man kann einfach nicht gegen Demetrius Johnson tippen. Deswegen gehe ich davon aus, dass er seinen Titel auch gegen John Dodson erfolgreich verteidigen wird. So, GSP, die Rückkehr um GSP, die wird ja auch immer wieder mal gerüchteweise irgendwo ausgekramt. Ich habe es ehrlich zu sagen, schon aufgegeben, dass GSP nochmal zurückkommt. Jetzt hört man aus seinem Umfeld, dass die Veränderungen, die die UFC in Bezug auf Dopingkontrollen zuletzt unternommen haben, dass das der richtige Weg sei, um GSP zurückzubringen. Dennoch gäbe es ein paar Probleme, warum GSP Ende 2013 sich aus dem MMA-Sport zurückgezogen hat, die bis jetzt noch nicht gelöst werden konnten. Also da diese Aussage aus dem Umfeld von GSP kommt, würde ich jetzt mal so ein kleines Bullshit dahinter schreiben. Vielleicht ist es auch wirklich nur jemand, der sich wichtig machen möchte, denn diese Aussage, ich meine, was soll er denn sonst sagen? Natürlich findet GSP es gut, wenn jetzt mehr Dopingkontrollen stattfinden. Das war ja immer das, was er wollte. Von daher hätte ich auch diese Aussage treffen können. Und mit dem Zusatz, dass es trotzdem noch Probleme gibt und er immer noch nicht zu 100% zufrieden ist mit dem, wie das in der UFC gerade läuft, da nimmst du halt dann auch jegliche Spekulation raus, dass er demnächst wieder zurückkommen könnte. Also ich wollte jetzt hier einfach nur mal erwähnt haben, weil es gibt ja auch ab und zu mal Leute, die auf Twitter mir eine Frage stellen bezüglich, kommt GSP nochmal zurück? Ich glaube, auf YouTube war es neulich. Das ist hier das kleine Update. Man muss ehrlicherweise sagen, man weiß es nicht. Dana White schließt es fast schon kategorisch aus mittlerweile, dass GSP zurückkommen könnte, muss man sagen. Verletzungen und damit geht's jetzt hier auch weiter. Daniel Cormier hat weiterhin Kreuzbandprobleme, diesmal ganz gravierend, denn der Arzt hat gesagt, also man könnte im Endeffekt sagen, du hast kein Kreuzband mehr, es ist nicht mehr da. Und das Problem hätte er schon im Rumble-Johnson-Kampf gehabt, als er sich ja den Light-Heavyweight-Titel geholt hat. Das Kreuzband ist halt wirklich sehr, sehr stark beschädigt bei Daniel Cormier. Er möchte sich allerdings keiner OP unterziehen. Er möchte wieder diese spezielle Behandlung über sich ergehen lassen, die er letztes Jahr, ja gegen Ende letzten Jahres schon mal über sich ergehen lassen hat. Im Vorfeld zum John Jones Kampf, die hat dann wohl für Beruhigung, möchte ich mal sagen, gesorgt, aber eben nicht für Heilung, weil sonst hätte er ja das Problem nicht schon wieder. Cormiers Ziel ist weiterhin am 3.10. in Houston seinen Light Heavyweight Titel gegen Alexander Gustafsson zu verteidigen. Warum Houston? Daniel Cormier kommt aus Lafayette, das ist ganz in der Nähe von Houston, Texas, und für ihn wäre das halt einfach so eine große Nummer, mal nach Hause mit diesem Titel kommen zu dürfen. Ich find's ein bisschen schwierig, wenn du da wirklich innerhalb von jetzt 10 Monaten zweimal gravierende Probleme mit deinem Kreuzband hast und eine Behandlungsmethode hat zwar Linderung geschaffen, aber eben keine Besserung, jedenfalls nicht auf lange Sicht, dann sollte man hier vielleicht auch eine OP in Erwägung ziehen, auch wenn natürlich Daniel Cormier zu Recht gerne in Houston kämpfen würde, aber ich finde das immer ein bisschen problematisch, wenn du mit einem, und das sagt der Arzt, nicht vorhandenem Kreuzband in so einem wirklich harten Sport zur Sache gehst. Also ja, nicht gut auf jeden Fall, nicht gut. Mal gucken, ob es durchzieht. CM Punk habe ich heute auch wieder mit dabei. Es gibt ja viele CM Punk-Fans unter den MMA-Radio-Hörern. Der zieht nach Milwaukee, damit er näher an seinem Trainingscamp ist, Rufus Sport. Hat er sich da eine Wohnung gemietet, er wird Chicago nicht komplett verlassen, er behält da seine Bude, wird aber hauptsächlich jetzt erstmal in Milwaukee wohnen, um da halt wirklich dann diese Wege zum Trainingscamp oder zum Gym zu verkürzen, und er will damit natürlich, denke ich, auch nochmal unter Beweis stellen, wie ernst ihm das Ganze ist, dass er hier nicht einfach rumspielen will, nee, er möchte wirklich sich bestmöglich auf seinen ersten UFC-Kampf vorbereiten. Deswegen ist die Idee, dass er sich da eine Bude mietet, gar nicht so doof. Für uns europäische UFC-Fans gab es eine kleine Hiobsbotschaft, denn David Allen wirft hin. Das ist der GM für Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Der ist seit 6 Monaten im Amt, hat Gary Cook beerbt, der ja für die UFC nach Las Vegas gegangen ist und jetzt eigentlich für den kompletten Vertrieb auf der ganzen Welt so ein bisschen zuständig ist. Es wird angegeben, dass David Allen persönliche Gründe hat. Ich möchte gar nicht spekulieren, was das genau sein könnte. Keiner weiß es. Vielleicht gibt es irgendwann dazu mal ein Statement. Aber David Allen ist ein hervorragender Mann gewesen. Ich selber habe ihn 2014 bei UFC Berlin kennengelernt. Und also mir ist schon klar, MMA Radio ist jetzt hier nicht gerade, weiß ich nicht, MMAfighting.com oder so. Dennoch hat er mich mit viel Respekt behandelt, hat sich Zeit genommen, mit mir gesprochen, wirkte wirklich extrem eloquent, nett, toller Typ. Der hat mich beeindruckt. Neben Gary Cook würde ich fast sagen, am meisten. Ah, okay, am drittmeisten. Dana White war ja auch noch da. Aber er ist toll. Ist ein toller Mann gewesen, der jetzt leider aufhört bei der UFC. Es gibt Stand jetzt noch keinen Nachfolger für ihn. Man wird wohl dann schon irgendwie einen finden. Ich hoffe, dass der ähnlich gute Arbeit leisten wird wie David Allen, denn ja, ich kann es nur noch mal sagen, großartiger Mann, der uns definitiv fehlen wird hier in Europa. Wenn ich schon bei Europa bin, dann noch meine Verletzungsmeldung. Joanna Jędrzejczyk, ich habe ja Anfang der Woche gesagt, dass sie sich am Daumen verletzt hat, den Daumen gebrochen hat und unter Umständen operiert werden muss. Jetzt kann ich euch sagen, sie wird operiert, und zwar nächste Woche. Dann drohen 2 Monate Pause. Ja, man kann eigentlich sagen, es werden 2 Monate Pause, aber das dürfte Johanna jetzt nicht allzu sehr auf den Sack gehen, denn sie hat ja gesagt, sie möchte jetzt mindestens 4 Monate mal eine Pause einlegen, von daher passt das alles ganz, ganz gut. Man muss auch noch erwähnen, dass Johanna Jędrzejczyk jetzt zu den wenigen Kämpferinnen gehört, die so einen Reebok-Exklusiv-Deal abgeschlossen haben. Sie war jetzt diese Woche in New York, da gab es ein großes Meeting und eine Präsentation für die Reebok-Geschichte, und ja, Johanna Jędrzejczyk ist jüngstes Mitglied der, weiß ich nicht, Reebok Avengers oder so, also eine der wenigen Kämpfer, die so einen Exklusivdeal haben und sich wahrscheinlich um Sponsorengelder nicht mehr allzu viele Sorgen machen müssen. Noch eine Verletzungsmeldung, und dann bin ich aber fertig mit den Verletzungsmeldungen, nämlich Bobby Green. Auch das habe ich letzte Woche bei OTB noch berichtet. Bobby Green musste seinen Kampf gegen El Aya Quinta ja absagen aufgrund einer Verletzung. Jetzt wissen wir, was es für eine Verletzung ist. Kreuzband und Meniskusriss. Bobby Green wird nächste Woche operiert, Rückkehr nicht vor Januar bzw. Februar 2016. Also Bobby Green immer schon ein bisschen verletzungsanfällig. Hier erwischt es ihn wieder und er wird lange, lange ausfallen. Die letzte Nachricht bezüglich der News ist, dass es dieses Jahr wieder nichts wird mit UFC New York. Wieder kein Madison Square Garden Date für die UFC, denn man konnte sich da wo in New York irgendwie wieder nicht durchringen, MMA zu legalisieren. Dana White ist ziemlich angepisst, hat auch geschrieben, dass das alles, ich fasse es jetzt mal kurz zusammen, korrupte Motherfucker sind, die im Endeffekt ja dafür voten, aus welcher Richtung halt das meiste Geld kommt wahrscheinlich. Also das ist schade, aber ich sage ja immer wieder, für uns Zuschauer ist es eigentlich scheißegal, ob der Käfig jetzt in New York steht oder in New Jersey, ist mir wirklich Puppe. Für die UFC wäre es ein großes Ding gewesen, im Madison Square Garden mal ein Event abzuhalten, kann ich nachvollziehen, aber daraus wird nichts 2015, vielleicht 2016. Dann freue ich mich ganz besonders, dass mein Aufruf, mir Fragen zu schicken, ein bisschen was gebracht hat. Das kann ich an der Stelle hier auch nochmal kurz einstreuen. Wenn ihr irgendwelche Themen vorschlagen wollt oder mir Fragen stellen wollt, schickt mir am besten einen Tweet auf Twitter logischerweise @mmaradio.de oder schreibt eine E-Mail an mmaradio@nonpg.de. Ihr könnt natürlich auch auf YouTube eine Frage stellen. Ihr könnt auf dem Cyber-Themenvorschläge bringen. Ihr könnt auf nonpg.de in die Kommentare irgendwas schreiben. Wenn ihr irgendwas habt bezüglich der UFC, schickt mir das. Und ich thematisiere das dann hier in der Sendung und gebe euch natürlich vorher schon eine Antwort. Drei Leute haben das gemacht, das fand ich super. Zum einen der Sebastian. Der hat nämlich bezüglich des Kampfes bezüglich der Verletzung von Jose Aldo mich Folgendes gefragt, ist jetzt ein bisschen überflüssig, muss ich ehrlicherweise sagen. Würde der Kampf dann trotzdem bei UFC 189 stattfinden, ein bisschen kurzfristig für Mendes, oder? Das fragt Sebastian. Also natürlich habe ich ja vorhin schon gesagt, der Kampf findet weiterhin bei UFC 189 statt, auch wenn Mendes einspringt. Auf was ich eingehen wollte, deswegen habe ich die Frage mit reingenommen, ob das ein bisschen kurzfristig ist für Chad Mendes. Chad Mendes trainiert jetzt seit Mittwoch für diesen Kampf. Also seit dieser Woche Mittwoch bereitet sich Chad Mendes auf diesen Kampf vor. Es ist kurzfristig für Chad Mendes, gar keine Frage, aber es ist natürlich für ihn eine Riesenchance. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es ist eine Chance oder es ist ein Risiko, dass ich an Mendes Stelle eingehen würde, denn ich glaube, dass Wrestling wirklich das größte Problem für Conor McGregor werden könnte. Wenn er überhaupt Schwächen hat, dann vielleicht da. Ja, also deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Mendes sagt, ja, die Chance, die schnappe ich mir, ich gehe das Risiko ein, dass ich diesen Kampf vielleicht auch, weil ich mich nicht ausreichend vorbereiten kann, verliere, aber die Chance, dass ich ihn da niederwrestle, ist gar nicht so schlecht, deswegen versuche ich das. Aber natürlich unterm Strich, um die Frage zu beantworten, die Vorbereitungszeit ist sehr, sehr kurzfristig und wir werden sehen, ob es sich lohnt. Was mich natürlich auch noch interessieren würde, ob Chad Mendes Geld dafür bekommt. Also egal, ob er jetzt antritt oder nicht, er muss ja jetzt ein Camp absolvieren, das kostet Geld. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Mendes da die Hand aufmacht und sagt, ich möchte aber ein bisschen was an Kohle von euch sehen, liebe UFC. Muss ich kurz einen Schluck trinken. So. Der nächste, der mir auf Twitter geschrieben hat, war ein alter Wegbegleiter. Peter hat mir einen Tweet geschickt und da geht es nochmal um die Sache mit Gilbert Melendez, die ich am Dienstag drin hatte, als ich ja erzählt habe, dass Melendez gerne 6 Wochen ein Camp in Mexiko abgehalten hätte, das aber nicht finanzieren kann. Da hat Peter geschrieben, das mit Melendez und zu wenig Geld ist doch echt komisch. Nach seinem Bellator-Deal müsste da doch Geld wie Heu da sein. Zwei Sachen. Erstens mal, ich weiß wirklich jetzt nicht hundertprozentig, was der Deal von Bellator oder was sein neuer Deal bei der UFC so an Kohle ausspuckt. Ich glaube, ich habe noch nicht mal eine Payroll gesehen für Mexiko. Das müsste man sich nochmal angucken. Nichtsdestotrotz, 6 Wochen ein Gym mieten, 6 Wochen ein Team durchfüttern in Mexiko, Unterkunft etc. pp., das kostet schon Schweinegeld. Und wenn Cafel Pendred, der ja auch in Mexiko gekämpft hat, schon sagt, dass er gerade so 0-0 aus dieser Sache rausging. Und er war, glaube ich, 4 Wochen vorher da und sein halbes Camp ist ja in Las Vegas und bereitet sich mit Conor McGregor auf Conors Kampf gegen Jose Aldo vor. Also hat er kein komplettes Team um sich herum. Und er geht mit der Sache 0 auf 0 raus, dann könnte ich mir vorstellen, dass es bei Gilbert Melendez ähnlich gewesen wäre. Und vermutlich ist das Gilbert Melendez Rechnung gewesen, dass er sich gedacht hat, okay, das ist viel zu teuer, ich verdiene kaum was bei diesem Kampf, deswegen kann ich das Risiko nicht eingehen. Ich denke mal, ich kriege das schon irgendwie hin, ich habe eine gute Cardio, und als er dann in Mexiko war, dort gekämpft hat, merkt er plötzlich, scheiße, also das hätte sich vielleicht doch gelohnt, wenn ich mein Team hier hätte einfliegen lassen, weil ja, meine Puste ging halt nach 7-8 Minuten aus, und ja, vielleicht macht das beim nächsten Mal anders. Das dazu. Dann hat Thomason auf dem Cyborg gefragt, irgendwas Neues zum TV-Deal in Deutschland? Nichts Neues. Nichts. Die 10 Tage sind bald rum. Und zwar, ich glaube, am Montag sind die 10 Tage rum. Es gibt nichts Neues. Allerdings jetzt mit dem Wegfall von David Allen, hier als GM in Europa, könnte es natürlich sein, dass es da auch nochmal Verzögerungen gibt von, ich schätze mal, einem Jahr. Nee, also es gibt keine Neuigkeiten bezüglich eines TV-Deals der UFC in Deutschland. So, zu guter Letzt habe ich natürlich noch so einen kleinen Ausblick mit dabei. Am Wochenende steht mal wieder eine Fight Night an, diesmal aus Hollywood, Florida. In Deutschland geht es los mit den Prelims um 2 Uhr. Die Main Card beginnt dann um 4 Uhr. Es gibt keine Early Prelims im klassischen Sinne. Und der Main Event ist natürlich Lyoto Machida gegen Joel Romero. Aus meiner Sicht ist das ein großartiger Middleweight-Kampf. Ich freue mich auch da wirklich sehr drauf. Ich habe ein kleines Problem damit, dass Lyoto Machida zuletzt gegen Luke Rockhold echt nicht gut aussah und sich da sehr, sehr, sehr schwer getan hat. Und der Kampf ist noch nicht allzu lange her. Ich glaube, am 23. War das am 23. Mai? Ich muss mal nachgucken. Nee, am 18. April fand der Kampf statt. Also, ja gut, knapp 2 Monate später tritt er wieder in den Oktagon. Ja, das geht noch, das geht noch. Aber er sah natürlich wirklich nicht gut aus, der gute Lyoto Machida. Das macht mich ein bisschen stutzig. Joel Romero, es ist ganz schwierig, ihn einzuschätzen, denn wir erinnern uns an seinen letzten Kampf gegen Tim Kennedy. Und da ist mir eins sofort aufgefallen, wenn er gegen starke Gegner kämpft, dann hat er definitiv ein Konditionsproblem. Denn das hat man ja gesehen, Joel Romero ist ja dann in der Pause von der 2. auf die 3. Runde ewig lang auf seinem Hocker da sitzen geblieben, nachdem er kurz vorher angenockt wurde. Und schon in der 2. Runde war er nicht mehr ganz so auf der Höhe konditionell. Jetzt steht er hier in einem 5-Runden Main-Event-Kampf. Und das wird interessant zu beobachten sein, wie sich Joel Romero konditionell hier gegen Machida durchsetzen will. Dazu kommt, dass Lyoto Machida sich immer gegen Wrestler leicht getan hat. Jetzt ist Joel Romero aber kein klassischer Wrestler, also kein klassischer MMA-Wrestler, so muss man es eigentlich sagen, sondern er ist ein typischer Wrestler, wie man es halt kennt. Also so ein klassischer er ist Kubaner, aber er hat diesen europäischen Wrestling-Stil irgendwie drauf, der beim MMA-Sport nicht immer zum Erfolg führt. Also mir ist das schon ein paar Mal aufgefallen, Joel Romero hat das Wrestling, aber in den Aktionen und so kommt das manchmal nicht so gut zur Geltung, wie man es sich vielleicht denken könnte bei so einem Olympioniken. Ja, also da denkt man natürlich, dass er jeden zu Boden wrestelt, und so ist es eigentlich nicht. Man merkt auch, dass Joel Romero in seinen Kämpfen sehr, sehr häufig auf Striking setzt, und das hat er ja auch drauf, kann er auch gut. Er knockt viele Leute aus, also das ist nicht das Problem. Aber wenn ich mir das so überlege, Machida tut sich leichter gegen Wrestler. Romero wird ein Konditionsproblem haben gegen Machida. Romero muss nach vorne gehen. Machida mag das, aus der Defensive zu agieren. Glaube ich, dass Lyoto Machida hier wirklich Joel Romero besiegen kann? Ich würde mich natürlich freuen, dass der Soldier of God hier das Ding gewinnt und es dann nochmal irgendwann zu diesem Jacare-Kampf kommt. Das ist sowieso ein Kampf, der absolut bei meinen Traumkämpfen sich immer noch versteckt. Deswegen für die Division, vielleicht wäre es besser, wenn Joel Romero gewinnt, denn Machida war natürlich schon ganz oben, hat schon gegen Whiteman gekämpft. Er würde jetzt, sollte er gewinnen, nur einen potenziellen Contender wieder nach hinten schieben. Aber so ist es halt dann einfach, können wir nicht ändern. Ich glaube, dass Machida hier mehr Vorteile hat, als es die Ranking-Platzierungen uns weismachen wollen. Vierter gegen Sechsten, Machida 4, Romero 6. Ich glaube, dass Romero mit Platz 6 in den Middleweight-Rankings zu hoch eingeschätzt wird. Ich glaube, er ist Top 10, aber er ist eben gerade so Top 10, ist meine Meinung. Aber vielleicht belehrt er mich eines besseren Faktes. Eins, wenn er Machida richtig trifft, dann liegt Machida. Da bin ich mir relativ sicher. Aber es wird schwer für ihn werden. Definitiv. Hochinteressanter Kampf. Muss man sich angucken. Welche Kämpfe würde ich sonst noch empfehlen? Natürlich Antonio Carlos Jr., der Ultimate Fighter Brasil 3 gewonnen hat gegen Eddie Gordon. Eddie Truck Gordon, der von meinem Lieblingscamp kommt. Nämlich, ihr wisst es, Matt Serra und Ray Longo, Trainingspartner also von Chris Weidman. Eddie Gordon hat es irgendwie ein bisschen schwer, seitdem er auch eine Ultimate Fighter Staffel gewonnen hat. Das war damals die BJ Penn gegen Frankie Edgar Staffel. Hat er zweimal verloren in der UFC, einmal gegen Chris Dempsey, diese umstrittene Split Decision, und einmal hat er gegen Josh Sandman mehr oder weniger einen Lucky Punch kassiert. Ja, schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, oder sagen wir mal anders, auf mich wirkt das so, dass Eddie Gordon schon so ein bisschen kopflastig ist, dass ihn das so ein bisschen unter Druck setzt, diese zwei Niederlagen. Und das wiederum könnte Carlos Jr. in die Hände spielen, denn der Typ ist echt ein Motherfucker, anders kann man es nicht sagen, absolute Kampfmaschine, der mich wirklich als einziger, muss man fast schon sagen, bei Ultimate Fighter Brasil im letzten Jahr begeistert hat. Und ich freue mich auf diesen Kampf, denn sollte Eddie Gordon diesen Kampf ja auch verlieren, dann muss man sich vielleicht überlegen, den guten Eddie Gordon nochmal so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, woanders ein bisschen auszuprobieren, dass er vielleicht noch ein bisschen mental stärker wird. Denn ich glaube, das ist sein Problem. Alles, was man so hört aus seinem Camp, ist, dass er die Skills absolut hat, aber ja, ist halt mental nicht so gut präpariert. Und ja, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Im Kampfsport ist das, was da oben in der Birne abgeht, auch noch ganz, ganz wichtig. Da reicht es nicht, wenn du gutes Boxen hast oder gutes Wrestling. Nee, da brauchst du halt auch eine fitte Birne, sage ich jetzt mal. Und wenn ihm das so ein bisschen im Wege steht, ja, dann wird sich das, denke ich mal, gegen Carlos Jr. bemerkbar machen und könnte dazu führen, dass er auch diesen Kampf verliert. Auf jeden Fall ein hochinteressanter Kampf, den ich euch ans Herz lege. Genauso wie Thiago Santos gegen Steve Bossi. Der gute Steve Bossi sollte ja eigentlich den Platz von Rampage Jackson bei diesem ominösen Kanada-Pay-Per-View vor ein paar Monaten einnehmen, weil Rampage Jackson ja die Freigabe nicht gegen Maldonado bekommen hat. Da gab es ja diese Probleme, die Rechtsprobleme mit Bellator und der UFC. Dann hat Rampage doch die Freigabe bekommen. Eigentlich sollte Steve Bossi schon gegen Maldonado antreten. Dann wurde er wieder zurückgerufen, muss ich so sagen. Und jetzt darf er dann endlich in den Octagon, und zwar gegen Thiago Santos. Den kennen wir natürlich auch. Thiago Santos ist auch ein sehr guter brasilianischer Kämpfer, der aus meiner Sicht auch das Eintrittsgeld wert ist. Ich sehe mir den auch immer gerne an. Zu Steve Bossi kann ich nicht allzu viel sagen, aber ich kann euch mal sagen, dass dieser Kampf, glaube ich, sehr, sehr sehenswert werden könnte. Ja, muss jetzt hier im Konjunktiv sprechen. Man weiß es natürlich nicht zu 100%, aber eigentlich versprechen beide Kämpfer ein Feuerwerk. Also Steve Bossi ist keiner, der so ein Ding out-wrestelt oder so. Nee, das ist einer, der straight nach vorne geht und dir einfach die Fresse einhauen will. Und Thiago Santos ist eigentlich auch so ein Typ, wenn er konditionell durchhält. So muss man sagen. Aber auf den Kampf freue ich mich definitiv. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einen, weiß ich nicht, 5 oder 10 Minuten langes Gemetzel sehen und dann gibt's einen Knockout oder eine Submission. Darauf würde ich mich auf jeden Fall freuen. Hoffen wir mal, dass es dann auch so wird. Was haben wir sonst noch, was ich erwähnen wollte? Ja, der Rest ist eigentlich. Oh, ich sehe gerade, Steve Montgomery springt hier kurzfristig noch ein, weil ein Kämpfer ausgefallen ist. Steve Montgomery kennt man aus der aktuell laufenden Ultimate Fighter 21 Staffel. Diese Team-versus-Team-Staffel. Ja, der Rest ist eher Durchschnitt, sage ich mal, von der Card her. Aber ich habe letzte Woche auch über die Card in Berlin so ein bisschen geschimpft und wurde dann eines Besseren belehrt. Und hier haben wir auf jeden Fall schon mal 3 hervorragende Kämpfe. Machida, Romero, Carlos Jr. gegen Gordon und Santos gegen Bossi. Das sind 3 Kämpfe, die ich wirklich jedem ans Herz legen werde. Ponce Nibio gegen Larkin habe ich absichtlich ausgelassen. Ich bin kein Lawrence Larkin Fan, sage ich jetzt mal so. Also von daher mal abwarten. Ja, ich sehe gerade, der Cowboy ist auch mit auf der Card. Alex Oliveira. Der Cowboy trifft auf Joe Merritt. Alex Oliveira, den kennt ihr wahrscheinlich noch. Das ist der Brasilianer, der original auch mit dem Cowboy-Hut zum Octagon kommt und über oder an der rechten Schulter dieses Cowboy tätowiert hat. Hat zuletzt KJ Nunes besiegt am 30.05., also ist noch nicht lange her. Und hat beinahe auch das hoffnungsvolle Talent Gilbert Burns besiegt am 21.03. Hat dann aber in der letzten Runde sich noch eine Submission eingefangen, kurz vor Schluss. Er lag eigentlich vorne, was die Runden angeht, aber war dann unachtsam. Ja, auf den freue ich mich auch. Der scheint auch immer ein cooler Typ zu sein. Gut, ansonsten gibt es nicht mehr viel euch mitzuteilen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Bewertet uns, teilt uns. Das gilt nicht nur für MMA Radio. Das gilt auch für Non-PG. Teilen ist ganz, ganz wichtig. Bewerten ist ganz, ganz wichtig. Followen bei Twitter @mmaradio.de. Liken bei Facebook. Und, was natürlich auch schön wäre, Fragen und Themenvorschläge schicken. Würde ich gut finden. Ich denke mal, wir hören uns dann am Dienstag wieder. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.